نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir fangen heute mit dem Kapitel 14 von dem Buch Riyad al-Salih. قال الله تعالى: باب الاقتصاد في الطاعة أو في العبادة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الاقتصاد هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط، لأن هذا المطلوب من الإنسان في جميع أحواله، أن يكون وسطا. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني إذا أنفق ما أسرف وما بخيل، إنما يكون بينهما قوامة، أي يكون وسطا بينهما أو مقتصدا في ذلك. وكذلك الطاعة والعبادة ينبغي أن يقتصد الإنسان فيها، فلا يكلف نفسه ما لا تطيق، وكذلك لا يجعل لنفسه العنان، يفتح لنفسه العنان بحيث تفعل كل شيء، لا، إنما يكون مقتصد. ذاك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الثلاثة، أحدهم قال: أصوم ولا أفطر، الثاني قال: أقوم ولا أنام، الثالث قال: لا أتزوج النساء، في رواية: لا أكل لحم، قال: زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته، لأنه غالى في دين الله سبحانه وتعالى. فالتفريط والإفراط، إفراط وتفريط. التفريط أن الإنسان يترك الأمور ما يؤدي الذي عليه، والإفراط هو أن يحمل نفسه ويطلب ما لم يطلبه الله سبحانه وتعالى، ويحمل نفسه ما لا تحتمله. ذلك قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه يا أخوة ليس اسما، وإنما طه، يعني حرف الطاء هو حرف الهاء، الأصل هو حرفان طه ها، والله أعلم بالمراد. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي هذا القرآن ما أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لكي تشقى به، لأن يكون يعني لأن يكون صعبا عليك، وإنما هذا القرآن فيه الخير، فيه الخير. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتنال الشقاء به، ولكن لتنال السعادة، لتنال السعادة. فإذا تمسكت الأمة بالقرآن نالت السعادة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني الله سبحانه وتعالى شرع لنا اليسير، ولم الله سبحانه وتعالى يطلب منا ما فيه عسر. طيب لو قال الإنسان الصيام والصلاة في الليل والحج كلها فيها عسر، فيها مشقة، هذه المشقة محتملة مطاقة، إنما الله سبحانه وتعالى ما يكلفنا ما لا نطيق، ما لا نطيق وما لا نستطيع أن نفعله. فلذلك الدين كله سماحة ويسر وخير إذا طبقه الإنسان. انتبهوا بارك الله فيكم، بعض الناس اليوم يظن أنه بالحرام ييسر للناس، وهذا خطأ عظيم، لأن الحرام ليس فيه تيسير وإنما هو التعسير بذاته. فالإنسان لا يغالي، لا يطلب ما لم يطلبه الله سبحانه وتعالى، ولا يأمر بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى أو ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يترك أمر الله ولا يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في المعاصي أو يقع في الحرام، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. كابيتال 14 Das ist Mäßigung bei Verehrung Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Gottesdienst. Mäßigung oder Maß halten. Mäßigung, das ist ein Wort, das liegt zwischen zwei Wörtern. Einmal, das ist übertreiben und einmal untertreiben. Das ist in der Religion, du darfst nicht übertreiben und du darfst nicht über, du darfst nicht übertreiben, du darfst nicht untertreiben. Übertreiben heißt, dass man von sich selbst oder von anderen verlangt, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht verlangt hat, was der Prophet nicht verlangt hat. Das wird, und was normalerweise der Mensch selber nicht aushalten kann. Das ist extrem. Und Extremismus ist in unserer Religion verwehrt. Man darf nicht extrem werden. Und man darf nicht übertreiben. Was bedeutet übertreiben nochmal oder extrem sein? Das bedeutet, man verlangt mehr als was im Koran und Sunna ist. Mehr als was in der Religion ist. Untertreiben ist, dass man sich an die Regeln der Religion, an die Regeln der Religion nicht mehr hält. Und da begeht man Sünden, begeht man Schlechtes, tut man Unrecht. Mäßigung heißt, dass man nicht übertreibt, nicht untertreibt. Und so sollte der Muslim in seinem Leben sein. Er sollte immer Maß halten und er sollte immer gemäßigt sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns davon erzählt, bezüglich Spenden oder bezüglich, wenn man sich um anderen finanziell kümmert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, wenn sie spenden, dann übertreiben sie nicht und untertreiben sie nicht, aber die bleiben, die halten das Maß in diesem Zusammenhang. Und das ist in allen Bereichen. Es gab drei Leute, die vor der Türe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam saßen. Eine Person sagte, ich werde immer fasten und das Fasten nicht brechen. Die andere Person sagte, ich werde in der Nacht beten und nicht schlafen. Die dritte Person sagte, ich werde keine Frauen heiraten. Und es gibt in einer Überlieferung, einer sagte, ich werde kein Fleisch essen. Sie haben gedacht, wenn sie sowas machen, dann beten sie Allah besser an. Der Prophet hat das gehört, was sie gesagt haben. Der kam zu ihnen, der sagt, ich habe Leute gehört. Er hat nicht gesagt, ich habe euch direkt, ich habe Leute gehört. Sie haben so und so behauptet. Ich fürchte Allah am meisten. Und ich kenne Allah subhanahu wa ta'ala am meisten. Ich faste und breche das Fasten. Ich bete in der Nacht, aber schlafe. Und ich heirate Frauen. Wer sich von meiner Sünde abwendet, ist nicht von mir. Das ist, derjenige, der übertreibt oder untertreibt, ist eigentlich nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Religion. Aber der Unterschied ist, es gibt manche Leute, die machen Haram, die machen Sünden. Das ist auch Untertreiben in diesem Zusammenhang. Aber sie denken nicht, dass Haram zu machen Religion ist. Oder manche, die übertreiben, die denken bei Übertreiben, dass sie Religion praktizieren, das ist gefährlich in diesem Zusammenhang. Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Taha, zwei Buchstaben, arabische Buchstaben. Wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, um dich unglücklich zu machen. Natürlich, die Übersetzung ist nicht so exakt, aber allgemein, das heißt, wenn du dem Koran folgst, dann wirst du der Gewinner sein in diesem Leben und du wirst froh sein, weil in diesem Koran alles ist, was zur Freude führt und was dir ein schönes Leben, ein ruhiges Leben gibt. Also wenn die Muslime den Koran richtig praktizieren, werden sie froh sein in ihrem Leben und werden sie schön leben. Aber wenn sie das nicht machen, dann haben sie natürlich ein schwieriges Leben. Manche Leute denken, das schöne Leben ist, dass man alles genießt und Begierde folgt, aber es stimmt nicht. Das schöne Leben ist, dass man sich kontrolliert, dass man für den Sinn des Lebens lebt. Allah sagt auch, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah will es euch leicht. Er will euch nicht schwer machen. Das ist leicht machen. Allah macht uns alles leicht. Diese Religion ist leicht. Und wenn du die Religion richtig praktizierst, mit den Beweisen, dann lebst du besser. Manche Leute denken, Erleichterung in der Religion heißt, Sünden zu begehen oder sich an die Regeln nicht zu halten. Und das ist ein großer Fehler. Weil Erleichterung in der Religion total was anderes ist, als was die Leute denken. Das heißt, Erleichterung in der Religion heißt, sich an die religiösen Vorschriften zu halten und nicht Schlechtes machen oder untertreiben. Und das ist natürlich die Schönheit in dieser Religion, dass unsere Religion erleichtert ist. Leicht ist. Sagt man, leicht. Aber schau mal, wie schwer ist hier zu leben, wenn man Muslim ist. Ja, schwer zu leben heißt nicht unbedingt keine Erleichterung. Schwer zu leben ist eine Prüfung. Und manche Leute, wenn sie geprüft werden, sind sie froh mit der Prüfung. Weil sie den Sinn des Lebens dann erkennen. Weil sie jeden Tag etwas Neues haben im Leben. Sie haben keine Routine im Leben, was die Menschen kaputt macht. Deshalb, der Islam ist Erleichterung. Und damit man das versteht, schaut mal, wir nehmen das Grüne hier. Wie groß ist der Grüne? Und wenn wir zum Beispiel diesen Fleck nehmen hier. Das ist in unserer Religion Verbot. Und das Ganze hier ist erlaubt. Aber wenn man drin ist hier, mittendrin, dann guckt man überall, das ist verboten, verboten, verboten. Aber wenn man hier ist, dann sieht man verboten und dann sieht alles erlaubt. Und so ist in der Religion. Weil die meisten Leute sich bewegen im Kreis des Verbotenen, dann denken sie, dass diese Religion schwer wäre. Aber das ist nicht so. Aber wenn man sich bewegt im Bereich des Erlaubten, nicht des Verbotenen, dann weiß man, dass das Verbotene in unserer Religion minimal ist. Und allgemein ist alles erlaubt. Aber wenn die Leute immer schlecht machen und Sünden begehen, dann denkt man, dass diese Religion schwer wäre, obwohl der Islam sehr leicht ist und das ist Erleichterung. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Wir werden barakallahu fikum heute hier stoppen, bi'idhni ta'ala, damit wir das nächste Mal ein Hadith nehmen. Und wir benutzen vielleicht diese Zeit. Wenn man Fragen hat, dann kann man diese Fragen stellen. Und wenn unsere Brüder und Schwestern im Internet Fragen haben, dann können sie ihre Fragen loswerden. Wir haben noch ungefähr 20 Minuten oder 23 Minuten bis zum Gebet. Dann können wir diese 23 Minuten für Fragen inshallah benutzen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Falsches oder Schlechtes von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Barakallahu fikum, عندنا حوالي 20 دقيقة للصلاة. فسنأخذ هذا الوقت إذا في سؤال يستطيع الإنسان يسأل ونصلي بعد حوالي 20 دقيقة أو 22 دقيقة بإذن تعالى ونأخذ الأسئلة أيضا من الإنترنت. أصلا أنا أريد في المستقبل أن الدرس ما يتجاوز 40-45 دقيقة لأن كثرة الكلام تنسي بعضه بعضا وخير الكلام ما قل ودل. طيب تفضلوا، عندكم أسئلة تفضلوا. Wenn ihr Fragen habt hier in der Moschee, dann bitte schön. Wenn ihr nicht habt, auch allgemeine, nicht unbedingt zum Thema. Wenn man nicht hat, dann nehmen wir auch ein paar Fragen vom Internet. Khair inshallah. شيخ معنى الفيل سيران واحد يقول إذا كان الكلام مطبق السكوت من الكلام ما ماشي هذا مثل مثل يعني.